WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder 1 Uhr nachts und wir sind wieder da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freithemennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist 29 Jahre alt und heißt Daniel. Hallo Daniel. Genau. Hi, Domian. Hi. Daniel. Ja, das ist so, meine Frau, die liebt zwei Männer. Bitte? Und Frau, die liebt zwei Männer. Deine Frau? Und das ist halt am Samstag rausgekommen durch eine Inflagranti-Aktion auf dem Weihnachtsmarkt per E-Mail. Der Mann hatte ja halt geschrieben und ich habe dann gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es halt keine normale E-Mail ist, sondern da war irgendwie nur was anders. Und da habe ich sie auch dann direkt darauf angesprochen. Sie sagte dann halt, ja, ich schreibe mit Martin und Martin ist halt so eine 10 Jahre alte Affäre von ihr, wo sie aber eigentlich, sagt sie zumindest zu mir, bevor sie mir das Ja-Wort gegeben hat und auch bevor sie überhaupt zu mir gekommen ist, mit abgeschlossen hat. Und aber letztendlich, Martin ist 45, meine Frau ist 31. Er hat ein Kind, was 7 Monate alt ist, wir haben ein Kind, was 20 Monate alt ist und ich weiß nicht, also sie liebt zwei Männer, sagt sie, sie liebt mich über alles, sie will für unsere Beziehung kämpfen, für unsere Ehe, sie hat die Kraft. Moment, das heißt, sie hat jetzt zugegeben, dass da parallel was läuft zu euch, mit Martin, den sie von früher kennt. Wie lange läuft das jetzt schon wieder? Aktuell? Seit sechs Wochen ist das wieder aktuell. Und so richtig, haben auch Sex miteinander? Ja. Die haben sich wohl dreimal jetzt getroffen, haben dreimal dann auch miteinander geschlafen. Jetzt heute war sie wieder da und sagte halt zu mir, ich fahre da hin, weil ich ein klärendes Gespräch brauche. Ich möchte bei dir bleiben. Und nach diesem Gespräch kann ich dir eine Entscheidung sagen. Aber ich glaube einfach, dass sie da hingefahren ist, um sich wieder ihren Sex zu holen. Ist sie denn wieder zurück mittlerweile? Ich glaube, ja, sie müsste jetzt jeden Moment kommen, also. Achso, sie ist noch nicht zurück? Nein, jetzt ist sie, kommt jetzt gerade heim da unten, ja. Aha. Ja, das war ja sehr spannend, was sie jetzt sagt. Aber ich mache die Tür zu und dann können wir in Ruhe weiter telefonieren. Also das ist doch alles entscheidend, was sie jetzt gleich zu dir sagen wird. Hat sie nun wirklich Schluss gemacht? Ja, wir haben schon Kontakt gehabt und sie hat nicht Schluss gemacht. Das habe ich schon erfahren, weil wir auch schon über die Schwester, über die Mutter telefoniert haben. Und die Eltern, die können es alle nicht begreifen, weil wir wirklich eine intakte Beziehung geführt haben. Ihr hattet schon Kontakt. Hat sie dir gesimst? Per WhatsApp. Sie hat mir eine Nachricht halt geschickt, dass es ihr leid tut, dass sie sich jetzt so nicht entscheiden kann, dass sie noch Zeit braucht. Und jetzt ist halt für mich so der Punkt, wo ich sage, aber ich bin keine Marionette. Natürlich, aber brennst du nicht darauf? Sie ist gerade nach Hause gekommen, sie zu fragen, erklär mal die Einzelheiten. Nee, im Moment nicht mehr, weil du bist ich habe jetzt 4 Tage lang immer weiter, sauer will ich gar nicht sagen, ich bin enttäuscht. Ne? Ich bin auch jetzt nicht so, dass ich sage, ich denke die ganze Zeit daran, was hat sie mit ihm gemacht, wie hat sie es gemacht. Ja? Das ist eigentlich nebensächlich. Wie lange war sie jetzt weg heute gerade? 4 Stunden. Und da geht dir nicht durch den Kopf, was machen die jetzt gerade vielleicht? Zeitweise eben schon, doch, auf jeden Fall, logisch. Ne? Ich habe mich abgelenkt, indem ich viel telefoniert habe. Ich habe eine Flasche Wein getrunken, ja. Und sie hat zu dir gesagt, ich fahre jetzt dahin, um abzuschließen. Abzuschließen. Ja. Und dann schreibt sie dir wieder zurück, nein, ich konnte es doch nicht. Genau, weil das Gespräch halt so intensiv war. Ne? Wahrscheinlich, weil das Gespräch so gut war. So schön war. Ich will mal behaupten, es ist nicht bei einem Gespräch geblieben. Ne? Weil ich bin früher selber 7 Jahre lang fremdgegangen und ich kenne solche Situationen. Und ich weiß auch, dass das jetzt ein Gefühl ist, was sie hat, was einfach neu ist. Und das überwiegt natürlich meiner Liebe, Liebe, die sie zu mir entwickelt hat. Bist du deiner Frau fremdgegangen? Nie. Nee. Niemals. Ich habe ihr reinen Wein eingeschenkt. Als ich mit ihr zusammengekommen bin damals, habe ich ihr gesagt, ich bin 7 Jahre lang fremdgegangen. Und das werde ich nie wieder tun, weil ich will jetzt eine Zukunft aufbauen und nie wieder den Gedanken daran geschert. So, das ist eine schwierige Situation, eine verletzende Situation für dich. Jetzt ist die Frage in solchen Lagen ist immer, wie lange macht man das noch mit? Ja, Ne? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist jetzt 4 Tage, ne? Ich habe halt in Foren gelesen und es gibt halt Menschen, die sagen, es geht über 3 Monate. Mhm. Das ist die Frage, macht man eine Paartherapie, macht die Partnerin das dann mit? Ne? Mhm. Es gibt ja viele Faktoren, die da zusammenkommen, aber irgendwo muss dann der Punkt für mich sein, wo ich sage so, ist es jetzt so oder nicht? Du willst Bleib sie. Bleibt sie bei mir oder schieße ich sie ab? Du willst sie. Ich will sie auf jeden Fall. Definitiv, du liebst sie nach wie vor. Im Moment sage ich auch, ich kämpfe noch. Gut. Und sie sagt diesen berühmt ominösen Satz, ich liebe euch beide, oder was? Ja, richtig. Aber es wäre eine andere Liebe, ne? Weil logisch ist es eine andere Liebe, weil die Liebe zu mir, die ist tief drin. Das ist eine ganz intensive Liebe, die sich über diese 5 Jahre aufgebaut hat. Und die Liebe zu ihm, das ist eine heiße Affäre. Klar, das ist ein Rausch. Und nichts anderes. Ja. Das ist ein Rausch, richtig. Das ist, ich sag jetzt einfach mal wie ein Joint, nichts anderes. Hat sie denn irgendetwas gesagt? Ich sag ja immer, man verliebt sich nicht, wenn man in einer festen Beziehung ist, wenn es nicht irgendwie ein Manko gibt. Welches Manko glaubst du ist bei euch? Das Manko, dass wir eine Firma hatten, da sehr viel Energie reingesteckt haben und ich halt auch selber gedacht habe, ich bin der Karrieretyp, der ich aber gar nicht bin. Ja, ich habe mir ein Leben vorgelebt, was ich eigentlich gar nicht bin. Und letztendlich habe ich jetzt auch dank ihr festgestellt, dass es nicht der Fall ist und dass ich umschalten muss und wieder in ein ganz normales Angestelltenverhältnis zurückgehe, die Firma auflösen, damit ich einfach wieder normal leben kann. Verstehe, das kann sein, dass sie sich vielleicht persönlich vernachlässigt gefühlt hast, weil du zu viel gearbeitet hast und Karriere richtig. Und so weiter. Ja, unsicher auch. Ne? Sie wusste halt nicht, was ist morgen. Wir haben im Obst- und Gemüsebereich gearbeitet und da weiß man nicht, was ist morgen. Kauft der Kunde morgen noch oder nicht? Und da ist man halt abhängig von vielen Kunden. Nimmt sie und dir diese Unsicherheit auch. Nimmt sie dir die Kehrtwende ab, dass du dich verändern willst? Wir haben mal angestoßen, darüber zu sprechen, aber ich weiß halt, dass sie der Meinung ist, dass ich zu viel rede im Moment, ne? Dass ich einfach zu viel auf sie einrede und sie fühlt sich da auch ein Stück weit bedrängt, gehe ich von aus wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch den Punkt für mich gefunden, wo ich sage, hey, jetzt reicht, ne? Jetzt kann ich im Moment eh nichts ändern. Jetzt muss ich ihr mal den Raum lassen und natürlich, das ist schon okay, aber dieser Raum sollte, finde ich, auch nicht zu weitläufig sein. Es sind jetzt erst ein paar Tage Moment, raus. Ist ja, ne, wenn ich jetzt sage, so, du fährst nicht dahin, absolut nicht. Vorher will ich eine Entscheidung haben. Auch für unser Kind ist das nicht gut, dieses Verhalten, was im Moment läuft. Das kriegt es ja auch komplett nicht. Ne? Wenn ich jetzt sage, du fährst nicht dahin, tut es sich ja trotzdem. Dann ist ja der Reiz, dahin zu fahren und das zu erleben, der ist ja dann noch viel intensiver, noch viel größer. Ja, sag mal, ich frage jetzt mal was ganz Unkonventionelles. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wäre es denkbar, dass du mit dem Telefon in das Zimmer gehst, wo sie jetzt ist, und sie mir mal gibst? Oder ist sie dann zu baff? Ich glaube, sie sitzt noch im Auto und telefoniert mit dem Mann. Achso, ich dachte, da ging gerade irgendwie die Tür bei euch. Nee. Ich bin noch oben. Achso. Ich glaube, sie sitzt noch und sie weiß auch nicht, dass ich bei dir anrufe. Also das will ich auch jetzt erstmal für mich so. Okay, vielleicht wäre sie ja sauer, wenn ja, sie das dann hört. Oder sie sitzt im Auto und hört unsere Sendung. Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Wohnst aber 1Live ist eigentlich nicht ihr Sender, obwohl er gut ist. wohnt ihr in NRW? Ja. Ja, also das kann man also im Autoradio hören. Naja, okay. Daniel, ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal abwarten, was sie jetzt sagt. Wenn sie jetzt reinkommt, ich will gar nicht die Frage stellen, was ist deine Entscheidung oder. Du kannst aber die Frage stellen, was ist denn jetzt? Das kannst du fragen. Wie war es und was ist jetzt? Ich meine, was ist jetzt? Diese Frage ist berechtigt. Sie ist dahin gegangen, um es zu beenden. So, und jetzt soll sie dir erklären, wie genau der Stand der Dinge ist. Ja, das hat sie mir eben schon geschrieben. Sie hat ja geschrieben, dass sie noch Zeit braucht. Sie soll das mal ein bisschen ausführlicher dir darlegen. So, und ich glaube, sie hat einfach ihr Sexleben mit mir nicht so ausgelebt, wie sie es einfach haben möchte. Wie ist denn euer Sexleben überhaupt? Meiner Meinung nach war es immer gut, aber sie steht halt auf andere Sachen. Sie steht auf BDSM und hat mit mir aber nie so intensiv darüber gesprochen, dass wir das gemeinsam ausleben können. Ich bin bereit dafür. Ich würde es mitmachen. Ja. Sehr gerne sogar. Ja, okay. Hast du es ihr richtig gesagt? So klar, ich würde es machen und gerne machen? Ja. Ja? Ja, dann sag's ihr nochmal. Vielleicht hat sie es gar nicht so für voll genommen. Wenn ihr das bisher nie gemacht habt, kann es ja sein, dass sie denkt, du stehst da nicht drauf, besonders drauf. Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, das nochmal zu tun. Bitte reden. Das finde ich völlig legitim, das zu machen. Dann sieh für dich, nimm dir einfach eine gewisse Zeit vor, wo du sagst, okay, die gebe ich ihr jetzt noch. Sagen wir zwei, drei Wochen, vier Wochen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, okay. Aber ich sag mal so, das Weihnachtsfest muss mit dem Kind gefeiert werden, unabhängig von unserer Entscheidung. Das ist okay, dann soll wahrscheinlich sie, dann das letzte Weihnachtsfest. Dann soll sie nach Weihnachten sich entscheiden. Das finde ich wenn du sagst vier Wochen, das ist ein sehr faires Angebot. Ja. Und darüber hinaus kannst du ihr, was du gerade selbst gesagt hast, auch das Angebot machen, mit ihr mal zu einer Beratung zu gehen. Zu einer neutralen Person. Was würdest du mir denn raten, wenn sie jetzt sagt, okay, das ist nett von dir, dass du mir diese vier Wochen Zeit einräumst, ja? Und im Prinzip merke ich dann halt, sie distanziert sich immer mehr von mir und ich merke auch, sie schreibt dann mehr mit dem anderen und fährt dahin, trifft ihn und alles, dann kann ich meine Entscheidung doch vorher fällen. Ich würde ihr das gar nicht sagen mit den vier Wochen. Das kannst du dir so für dich vornehmen. Aber das würde ich ihr gar nicht sagen. Du kannst ihr signalisieren, dass du ihr noch ein bisschen Zeit gibst. Und je nachdem, wie die Dinge sich entwickeln, kannst du natürlich unter Umständen früher schon die Reißleine ziehen. Klar. Ja. Aber diese Sache mit der Beratung fände ich nicht schlecht, wenn ihr gemeinsam mit einer dritten neutralen Person am Tisch sitzt und quatscht. Ich finde es auch gut. Gut, dann danke. Ja, pass auf, dann geben wir dir jetzt noch ein paar Adressen an die Hand, wo man sowas machen kann in deiner Umgebung. Ja. Und super. So, und dann kannst du gleich mit deiner Liebsten reden. Ja? Super. Daniel, danke dir. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, viel Spaß. Viel Glück. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, gestern ist mir ein großer Fauxpas passiert. Ich bitte das zu entschuldigen. Seit, ich weiß jetzt nicht, 15 Jahren, 18 Jahren gibt es ein sehr schönes Ritual, nämlich immer zur Adventszeit. Verschwindet unser kleiner silberne Hirsch hier hinten, der hat jetzt Urlaub im Schrank und der lange Urlaub unseres doch gar so netten und putzigen Weihnachtsschneemannes geht jetzt zu Ende, der muss jetzt die nächsten zwei Wochen, wir sind diese Woche und nächste Woche noch hier und dann gehen wir in die Weihnachtspause, muss er seinen Dienst tun und der muss hier stehen und ich habe ihn gestern vergessen, soweit ist es schon, also er wird jetzt hier hingestellt. Unter den weißen Hirsch, steht er so gut? Ja, ich glaube, so steht er sehr gut. Vielleicht für die Radiozuhörer, es ist ein ganz kleiner, kitschiger, weißer Schneemann mit einer roten Mütze, einer großen Möhrennase. Und dazu hat er eine rote Wollhandschuhe an, sehr nett, und einen grünen Schal. Und er lacht sehr freundlich und strahlt so hier ins Studio rein. So, die Adventszeit hat auch bei uns begonnen. Somit können wir weitermachen mit Benjamin. Und Benjamin ist 28 Jahre alt. Guten Morgen, Benjamin. Guten Morgen, Domian. Benjamin, was geht's bei dir? Bei mir geht's um den Tod meiner Mutter an meinem Geburtstag. In diesem Jahr? In diesem Jahr, ja. Wann am war 18.10. das? Bitte am 18.10. Ja. Ich habe meine Mutter oben im Elternschlafzimmer vorgefunden nach der Arbeit mit blauem Gesicht und leeren Augen und schaumigen Speichel vor dem Mund. Hab sie reanimiert, wie ich das vor Afghanistan gelernt habe beim Bund. Ach, du warst in Afghanistan? Ich war in Afghanistan, ja, richtig. Hast du das gelernt, das zu machen, dadurch konntest du das? Richtig, diese Ausbildung, die ich gelernt habe, nennt sich San Bravo. Mhm. Habe dieses auch durchgeführt, bis die Rettungssanitäter dann eintrafen. Habe das auch dann gesehen, wie meine Mutter mit diesem Strom reanimiert worden ist. Und was hast du denn genau konkret gemacht, als du deine Mutter gesehen hast? Wie hast du reanimiert? Ich habe meine Mutter vom Bett gerissen. Ich habe sie vom Bett gerissen und habe den Mund geöffnet. Und mit zwei Fingern das rausgeholt, was ich rausholen konnte, also diesen dickflüssigen Speichel. Mhm. Und habe dann mit der Herzdruckmassage angefangen. Mhm. Die habe ich halt so lange durchgeführt, bis die Sanitäter halt kamen. Mhm. Und die haben halt sofort angefangen mit den Möglichkeiten, die einfach haben, die ich ja niemals hätte bewerkstelligen können. Mhm. Sie hat diverse Mittel gekriegt, mit Strom haben sie versucht wiederzuholen. Sie ist auch zweimal in der Wohnung, ist der Kreislauf wieder zusammengebrochen. Mhm. Sie kam dann auch im Krankenhaus an. dort war man sich dann nicht so ganz einig, wie viel Schaden das Gehirn genommen hat. Mhm. Im Großen und Ganzen ist zum Schluss rausgekommen, dass das Großhirn von ihr, dadurch, dass das Gehirn halt längere Zeit keinen Sauerstoff bekommen hat, ist das Gehirn abgestorben. Mhm. Das heißt, nur dieses Stammhirn an sich, was für diese Urreflexe da ist, wie das Atmen und diese Kaureflexe, dass das übergeblieben ist. Weiß man denn, wie lange deine Mutter da schon so lag, als du sie gefunden hast? Nein. Nein, nein. Also das weiß man nicht. Also sie hat ein blaues Gesicht gehabt, aufgrund meiner Ausführungen, die ich halt genossen habe, war mir im Unterbewusstsein klar, es ist vorbei. Mhm. Aber es ist meine Mutter. Mhm. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, es ist vorbei, wenn es die eigene Mutter ist. Natürlich, natürlich. Sie ist dann im Krankenhaus verstorben. Richtig, also im Endeffekt sollte meine Mutter hinterher in seinem Beatmungsheim. Das kann man sich vorstellen wie ein Hospiz, wo solche Menschen dorthin kommen, im Wachkoma. Das nennt man in der Tat Beatmungsheim. Da liegen so schwerst kranke Menschen, die nur noch beatmet werden müssen. Das kann man sich vorstellen wie einen großen Raum. Mhm. Ja. Und dort liegen halt diese Menschen in den Betten. Mhm. Finde ich persönlich unwürdig. Mhm. Und dort wird halt gewartet, dass diese Patienten eine Lungenentzündung bekommen oder irgendeine Infektion, weil das Immunsystem ja sowieso völlig kaputt ist. Mhm. Sind diese Menschen in der Regel irreparabel geschädigt? Die sind geschädigt, definitiv. Mhm. Und durch eine Lungenentzündung zum Beispiel, die schlägt ja aufs Herz. Mhm. Und dadurch versterben diese Patienten dann dort. Hast du dann, du oder dein Vater, die Familie entschieden, dass deine Mutter nicht dorthin kommt? Das haben die Ärzte. Das haben die Ärzte gesagt. Aufgrund halt, weil die Vitalwerte sind halt immer wieder hochgeschossen. In so einer Situation denkt man natürlich, hey, da muss was passieren. Das ist ein gutes Zeichen, dass der Körper sich bewegt. Mhm. Das redet man sich ein, aber eigentlich weiß man, das ist Blödsinn. Das ist nicht gut, wenn ein Puls auf, sag ich jetzt mal, 200 hochschießt. Mhm. Das waren nur noch Krämpfe. Mhm. Wie gesagt, zum Schluss lag meine Mutter halt mit offenen Augen da und mit offenem Mund. Und ist dann an meinem Geburtstag um 14.30 Uhr verstorben. Ist sie dann von sich ausgestorben oder hat man Geräte abgeschaltet? Sie hat keine Geräte mehr am Körper gehabt. Ah, also man hat wirklich gesagt, man lässt ihr jetzt die Möglichkeit zu gehen. Mhm. Und ich sag ganz ehrlich, das ist ein Anblick. Ich habe viel gesehen durch Afghanistan. Mhm. Das sind Dinge, die werde ich mein Leben nicht vergessen. Aber das war deine Mutter. Das ist meine Mutter, ja. Ja, und das ist halt dieser Punkt. Ich habe meine Mutter hinterher auch nochmal gesehen, wo sie aufgebahrt war, weil das für mich ein inneres Bedürfnis war, sie nochmal zu sehen. Ich habe ihr damals auch, weil ich wollte ihr etwas mitgeben, dahin, wo sie hingeht. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich hatte das Gefühl, dass sie das mitnehmen muss. Und habe ihr von mir ein Foto und eine Blutkapsel habe ich ihr mitgegeben. Mhm. Weil ich etwas ganz Persönliches, etwas, was nur einmal gibt, mitgeben wollte. Also eine Blutkapsel, das habe ich auch noch nie gehört. Wie stellt man die her? Das ist eigentlich, kann man sich das vorstellen, die Leute, die Zucker haben. Mhm. Da wird eine Nadel in den Finger gestochen. Mhm. Dieses Blut wird mit einer Pipette aufgezogen und kommt, ich nenne das jetzt mal Glasbehältnis, kommt das rein. Mhm. Und das habe ich ihr in die Hand gegeben. Mhm. Weil sie hat mir das Leben geschenkt und das Blut ist ja Leben. Mhm. Und ich wollte, dass sie das mitnimmt, dort wo sie hingeht. Aber das sind halt jetzt diese Bilder, die mich immer wieder verfolgen. Mhm. Du sprichst immer in der Ich-Form. Gibt es, lebt dein Vater nicht mehr oder lebt er nicht mit euch zusammen? Ich habe einen Stiefvater. Einen Stiefvater. Wir leben doch sehr aneinander vorbei. Also wir leben im selben Haus. Aber ich würde das jetzt nicht als Kontakt bezeichnen. Ja, verstehe. Und gibt es Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Hat die sich auch gekümmert? In dieser Situation. Also sie war sehr oft bei meiner Mutter. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Also sie war sehr, sehr viel da. Mhm. Aber da ist halt auch ein sehr... Ich würde es jetzt nicht als enges Verhältnis betiteln. Das würde ich nicht machen. Mhm. Das ist auch dieser Punkt, warum ich in der Ich-Form spreche. Ich bin mit diesen Dingen eigentlich alleine. Das heißt, das geht los, dass ich zum Teil Träume habe, wo es um Suizid geht, wo ich träume, dass ich mich aufhänge, bis hin zu diesen Ja, das sind wie Flashbacks. Das heißt, das mischt sich zwischen meinen Dingen, die ich im Einsatz erlebt habe, das mit meiner Mutter jetzt. Damit bin ich alleine. Ich habe, Gott sei Dank gibt es dort noch Menschen vom Veteranenstammtisch, die immer wieder eine Hand auf mich haben, die nachfragen, was ist los? Ja. Ist neben mir auch natürlich. Gibt es denn in deinem nahen Umfeld, gibt es einen besten Freund oder hast du eine Freundin? Nee, meine Freundin hat mich sogar im Januar verlassen. Und ich habe es gar nicht verstanden. Einen besten Freund gibt es auch nicht? Nein. Nein. Lass mich bitte noch mal was fragen zu deiner Mutter. War deine Mutter vorerkrankt? Meine Mutter hatte damals, da war ich noch ein Jugendlicher, hatte damals Krebs. Dieser war aber nicht mehr vorhanden. Ja, also sie hat ihn überwunden. Natürlich bleiben, ich sag mal, Folgeschäden aus dieser Krebserkrankung natürlich, die bleiben natürlich da. Aber dass sie plötzlich verstirbt, ja, aufgrund dieses Herzkammerverschlusses, das war nicht abzusehen. Das war nicht abzusehen. Nein, nein, nein. Wie alt ist deine Mutter geworden? 54. Ja. Jetzt ist es ja besonders dramatisch und traurig. An deinem Geburtstag ist sie verstorben. Ja, also ich habe an dem Totenbett meiner Mutter im Krankenhaus gesessen, Entschuldigung. Und die Krankenschwester kam rein. Ich habe die gar nicht wahrgenommen in dem Moment. Ich habe halt nur meine Mutter gesehen und sie streichelte mir über die Schulter und sagte, mein Beileid. Und da habe ich sie angeguckt und sagte, es ist schon eine Ironie des Lebens. Und da sagt sie, warum? Ich sage, ich habe heute Geburtstag. Meine Mutter hat mir heute vor 28 Jahren das Leben geschenkt und verstirbt heute. In dem Moment war mir natürlich diese Aussage nicht von der Tat her bewusst. Und ich wusste auch nicht, was sie sagen sollte. Wo ich hinterher vom Krankenhaus stand, da wurde mir das selber erstmal klar. Was dieser Tag eigentlich für mich persönlich für eine Bedeutung hat, sprich meine Geburt. Ja. Und dass es jetzt eigentlich bis an mein persönliches Lebensende bedeutet, dass an diesem Tag meine Mutter gestorben ist. Das ist jetzt unverrückbar miteinander verbunden, für immer. Ja. Das ist so, ja. Du bist dann noch lange am Totenbett deiner Mutter gesessen? Sehr lange. Also meine Mutter ist um 14.30 Uhr gestorben. Ich war bis um 14:15 war ich in diesem Krankenzimmer auf der Intensivstation. Das heißt, sie lag schon einzeln. Dort war ich. Ich habe mich darum gekümmert, dass die ganzen Schläuche, dass das alles mal bitte von meiner Mutter jetzt wegkommt. War natürlich auch aufgelöst. Und wollte auch, selbst in dieser Situation wollte ich dabei bleiben. Die Ärzte haben mich natürlich weggeschickt. Dann kam sie auch in diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Abschiedsraum im Krankenhaus. Dort war ich dann auch nochmal, ich glaube eine halbe Stunde, war ich mit ihr alleine, bis meine Schwester dort kam. Und das war der Moment, wo ich wieder funktionieren musste. Das heißt, meine Schwester ist natürlich auch zusammengebrochen. Ich habe sofort danach Bestattungsunternehmen angerufen, dass diese... Ja, was man alles da machen muss. Genau, dass diese kalten Dinge, sage ich jetzt mal, in Bewegung kommen. Benjamin, das tut mir wahnsinnig leid. Das sage ich wirklich mit tiefer Überzeugung. Und das berührt mich sehr, was du erzählst. Und ich finde wirklich auch schwierig, wenn du sagst, dass du da eigentlich mit alleine bist mit der ganzen Geschichte. Und das auch noch kombiniert ist mit deinen Erfahrungen in Afghanistan, ist das für einen 28-Jährigen eine heftige Sache, die du gerade da durchstehst, finde ich. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich dich anrufe. Erstmal, ich bin sehr dankbar dafür, dass es deine Sendung gibt. Ja? Weil man sieht immer wieder, dass man mit manchen Dingen nicht alleine ist. Und der Grund, warum ich jetzt mit meiner Geschichte nach außen trage, ist die, ich möchte. Vielleicht gibt es irgendwo einen Menschen, der jetzt dort sitzt und sagt, mein Gott, das macht alles keinen Sinn mehr. Ja, und ich weiß auch nicht mehr weiter und ich komme aus diesem Loch nicht mehr raus. Und hat vielleicht selbst Suizidgedanken. Bitte gebt nicht auf. Es gibt immer einen Grund, weiterzukämpfen. Immer. Das sagst auch du in deiner großen Trauer im Moment. Ja. Ja. Das finde ich eine gute Grundeinstellung. Ja, und wenn es vielleicht einen Menschen gibt, den ich damit erreiche, dann habe ich mit meiner persönlichen Geschichte, mit dem Paket, was ich trage, habe ich schon vielleicht ein bisschen dabei beigeholfen, jemandem zu helfen. Ich glaube, du hast mindestens ein oder ja viel mehr erreicht als einen Menschen mit dem, was du gerade gesagt hast, Benjamin. Dennoch möchte ich gerne, dass wir dir ein paar Angebote machen gleich im Hintergrund. Da wäre ich dankbar für. Was du machen könntest, es gibt viel, was man auch in deiner Situation von außen sich holen kann, an Hilfe und Unterstützung. Ich möchte, dass wir dir das anbieten und dann kannst du das ja für dich selbst entscheiden, was du in Anspruch nimmst. Dazu ruft dich gleich meine Psychologin an, die Sabine. Das wäre nett. Ich wünsche dir für alles, was jetzt passiert in den nächsten Zeiten. Weihnachten steht vor der Tür. Ich weiß, das ist wahnsinnig, wenn man in einer Trauer ist. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Kraft. Dankeschön, Domian. Und Zuversicht. Dankeschön. Und agiere so, handle so, dass deine Mutter stolz auf dich wäre. Das ist der Grund, was ich meine. Es gibt immer einen Grund, weiterzukämpfen. Ja. Weil das ist die Sache, die meine Mutter mir grundlegend beigebracht hat. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ja dieser Grund, warum ich mich keinem Suizidgedanken so hingeben werde. Mhm. Weil meine Mutter würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und würde sagen, Junge, was machst du da? Genau. Hast du sie noch alle? Genau. Ja. Lieber Benjamin, du legst auf bitte und wir melden uns gleich wieder. Ja. Das heißt, Sabine ruft dich an. Alles Gute wünsche ich dir. Wäre es möglich, von dir ein Autogramm zu bekommen? Ja, dann gibst du der Sabine gleich deine Anschrift. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Dir auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Lothar und Lothar ist 47. Guten Morgen, Lothar. Moin, Domian. Ja, guten Morgen, Lothar. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Männer und häusliche Gewalt. Männer und häusliche Gewalt. Ja, aber da nicht, dass ich meine Frau verprügel, sondern dass sowas auch andersherum geht. Dass deine Frau dich verprügelt? Dass meine Frau mich verprügelt hat, aber Frauen arbeiten ja auch noch etwas anders. Die machen das mehr auf der psychischen Ebene. Die machen das subtiler? Ja, die machen das hinten herum. Man wird abgewertet. Wie macht deine Frau das genau? Erzähl's mal genauer. Meine Frau hat das weit über 12 Jahre gemacht mit mir. Wie sie mich vor 2 Jahren dann rausgeschmissen hat. Die Ehe ist also dieses Jahr beendet worden. Mhm. Und jetzt geht der Krieg um die Kinder weiter und ums Haus. Wie viele Kinder habt ihr? 4. Wie alt sind die? 3x11 und 1x14. Ah, so jung noch. Ja. Mhm. Vielleicht nochmal ein paar Beispiele, wie sie dich fertig gemacht hat. Angefangen hat, hast du schon, als die Drillinge auf die Welt kommen sollten. Da wollte sie die Kinder nicht, weil es alles Jungs sind. Und sie wollte mich zwingen, 2 Kinder zur Adoption freizugeben. Ach, das ist ja krass. Sie wollte die Kinder, weil es waren Drillinge, weil es 3 Jungs waren, wollte sie keine 3 Jungs. Ja. Das heißt, da hatte ihr gleich einen Riesenstreit, weil du wolltest die Jungs. Natürlich wollte ich die Natürlich. Jungs um alles. Ja, gar keine Frage. Und ich hoffe, du hast dich durchgesetzt. Ja, da habe ich zum ersten Mal Nein gesagt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie dann gerade nicht eine sehr gute Mutter zu den Jungs ist, wenn sie sie nicht haben wollte. Nein, das ist ja auch momentan die Schwierigkeit, weil mittlerweile habe ich 2 Kinder bei mir wohnen von den Drillingen. Mhm. Die habe ich vom Richter bekommen auf Antrag der Mutter. Mhm. Auf Antrag der Mutter, die wollte die loswerden. Die wollte die loswerden. Boah, was ist das für eine Frau? Problem, dass jetzt einer meiner Drillinge umbringen will. Weil die gern zusammen sein wollen. Weil sie ihm vorspielt, ich bin derjenige, der die Kinder auseinander getrennt hat. Also der Drilling, der bei der Mutter ist? Nein, der bei mir ist. Der, einer von denen will sich umbringen? Ja. Weil die Mutter das so vorgespielt hat, wie du es gerade gesagt hast. Ja, weil sie es weiterhin tut und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Jetzt war ich gerade mit den Jahren ein bisschen durcheinander. Die Drillinge sind wie alt? 11. 11. Hm. Wie ist denn die Stimmung, wenn du mit den beiden Jungs so alleine zusammen bist? Die ist momentan nicht sehr gut. Macht denn ein Junge von den beiden dir richtige Vorwürfe? Nee, keiner von den beiden. Aber woher weißt du das denn dann, dass sich einer umbringen will? Weil er es sagt. Und dann fragst du doch bestimmt ja warum und dann muss er doch wieder was sagen. Nee, er antwortet da ja nicht drauf. Er war schon mal 8 Wochen in der Klinik. Mhm. Aber das war eine Tagesklinik. Und jetzt kriegt er spitz, dass er gegebenenfalls stationär will und hat er gesagt, nur über meine Leiche. Weil er das nicht mehr verpackt, was los ist. Nur über meine Leiche? Daraus deutest du den Suizidgedanken? Oder ist das so, so flapsig dahingesagt? Nein, er ist in der Schule schon mehrfach weggelaufen. Mhm. Einfach über die Straße weg. Keiner wusste, wo er war. Mhm. Er ist auch in einer Tagesbetreuung. Mhm. Und da hat er das auch schon geäußert. Jeder macht sich Sorgen, nur die eigene Mutter nicht. Die hört einfach nicht auf. Der verbliebene Drilling bei ihr? Nein, bei mir. Nein, es gibt ja noch einen, der bei ihr wohnt. Ja. Verhält sie sich diesem Kind gegenüber gut? Das kann ich nicht sagen, sie ist ja kaum da. Sie ist kaum da, wo ist sie? Angeblich immer arbeiten, das hat sie bei mir aber auch immer gesagt. Ich weiß nicht, ob sie da tanzen ist oder mit ihren Freunden oder Kerlen unterwegs, das weiß ich nicht. Aber da gibt es dann ja noch ein Kind, das ist ein Mädchen? Nein, das ist auch ein Junge. Auch ein Junge. Deswegen sind die drinnen ja überhaupt noch entstanden, weil sie unbedingt ein Mädchen haben wollte. Mhm. Die wollte nie Jungs. Weißt du denn, du musst doch irgendwie mal was mitbekommen haben, wie sie sich dann diesen anderen Kindern gegenüber verhält? Abwertend. Herabstufend. Warum gibt sie denn dann die Kinder nicht ganz ab an dich? Dann kriegt sie ja kein Geld mehr. Ach so. Mhm. Würden die Kinder denn zu dir kommen wollen, alle? Der Große nicht, weil er bei der Großmutter aufgewachsen ist. Ach so. Mhm. Ja, also bei der Mutter, der Kindesmutter. Mhm. Und der andere, das eigentlich mein Sohn gewesen ist, den haben die beiden Frauen so gegen mich aufgehetzt, dass er mit mir nichts mehr zu tun haben will. Was heißt, der eigentlich mein Sohn gewesen ist? Sind doch alles deine Söhne. Ja, Kinder haben ja immer ihren Favoriten. Ach so, meinst du das? Mhm. Ja, und ich war eben der Favorit bei ihm, weil ich immer derjenige war, der ihn nicht angeschrien und angeblöckt hat, sondern ich bin immer der gewesen, wo er hinkommen konnte, wenn irgendwas gewesen ist. Dann konnte er sich zu mir legen und wir haben dann zusammen geknuddelt. Und er hat sich dann so mal seine Streicheleinheiten abgeholt, wenn man sich normalerweise eigentlich bei der Mutter holt. Mhm. Hast du denn gerichtlich offiziell Zugang zu den bei ihr lebenden oder halb bei ihr lebenden Kindern? Ja, das ist ein 14-tägiger Kontakt, ist das normal. Mhm. Aber der Große kommt gar nicht, mal sporadisch, mal zu Besuch. Mhm. Und der andere, also der Drilling, der ist hier, möchte aber eigentlich gar nicht da sein. Der sitzt hier seine Zeit ab. Mich wundert, dass der dann nicht, der fühlt sich doch dann auch nicht gewollt bei der Mutter, dass der nicht die Sehnsucht hat, zu dir und zu seinen zwei weiteren Brüdern zu kommen. Ja, das ist schwer verständlich, aber der Druck, der da erzeugt wird und was die da gegebenenfalls über mich erzählt haben. Ach so, verstehe. Gehirnwäsche. Ja, genau. Mhm. Ich sag mal, das ist fast so wie in einer Sekte, muss man sich das vorstellen. Hattest du überhaupt mal glückliche Zeiten mit dieser Frau? Ich sag mal, ich kann mich nur an einen Weihnachten erinnern. Da waren wir fern von ihrer Mutter. Das war ein schönes Weihnachtsfest, aber sonst nicht. In der Zeit, als die Kinder noch nicht da waren und ihr so zusammen wart, auch gab es nicht so eine Verliebtheitsphase, wo es dann mal schön und euphorisch war? Für mich schon. Aber ihre Mutter hat mir gesagt, die Frau hat dich auch nur geheiratet, um an dein Erbe zu kommen und ihre Wohnung zu bezahlen. Und wenn sie ein Mädchen gekriegt hätte, hätte sie mich gleich danach ausgeschmissen. Weil sie ein Mädchen haben wollte? Ja, sie wollte unbedingt ein Mädchen haben. Aber dann warst du doch eigentlich früh gewarnt, dass da irgendwas nicht stimmt mit dieser Frau. Schon, ja, ich hab immer dran gedacht, das wäre ihre Mutter. Wie lange wart ihr zusammen, bis das erste Kind kam? Oh, da müsste ich nachrechnen. Das waren 8 Jahre. 8 Jahre? Na, höre mal, aber da lernst du aber einen Menschen nur wirklich kennen. Und da bist du nicht gegangen? Und lässt dich von der noch vermöbeln? Das hat ja erst später angefangen. Okay, aber die Stimmung war bestimmt innerhalb dieser 8 Jahre, so wie du es gerade beschrieben hast, nicht rosig. Ja, also, so lange ihre Mutter fernblieb, ging es. Mhm. Weil danach, als die Drillinge dann gekommen sind, dann war es eigentlich aus. Mhm. Nun gut, die Vergangenheit ist jetzt, wie sie ist. Da können wir ja nichts mehr dran ändern. Es geht ja jetzt um das, wie es jetzt, die Gegenwart und die Zukunft. Das heißt, ihr führt jetzt gerade einen Rechtsanwaltskrieg, oder wie? Ja, also ich nicht. Du nicht? Ich weigere mich momentan, das noch durchzuführen, weil meine Eltern das 30 Jahre gemacht haben. Untereinander? Untereinander, ja. Und aber darüber ist mein Bruder verstorben. Aber was bleibt dir anders übrig, als das zu tun? Sonst macht sie dich doch platt. Ja, aber das kriegen dann wieder die Kinder ab. Und ja, das weiß sie genau und deswegen macht sie das auch so. Ja, aber die Kinder kriegen das ja jetzt auch enorm ab. Kriegen es richtig enorm ab, ja. Nochmal zum Thema Geld. Du bist wohlhabender als sie. Nein, sie ist jetzt wohlhabender wie ich, weil sie alles Geld hat. Ach so, sie hat schon alles Geld. Ich habe keinen Cent mehr. Ich bin pleite. Wieso hast du ihr alles Geld schon gegeben? Damit man die Wohnung abbezahlt, damit man das Haus abbezahlt. Und sie wohnt jetzt in dem Haus? Sie wohnt jetzt in dem Haus, und ja. Das Haus gehört ihr? Das Haus gehört ihr zum großen Teil, ja. Warum läuft das nicht auch auf deinen Namen? Das läuft auch auf meinen Namen, aber nicht voll. Warum nicht voll? Oder halb-halb zumindest? Weil sie mich erpresst haben damit, wenn ich nicht zustimme, weniger zu nehmen, dann würden sie die Kinder abtreiben. Ach du lieber Gott, lieber Gott, da bist du ja mal was reingeraten. Jo. Du lieber Himmel, das haben sie mit dir gemacht, dann würden sie die Kinder ab... Also sie ist die Schwiegermutter und die Frau. Ja. Dann würde sie die Kinder abtreiben, wenn du das Geld nicht zahlst, das ist ja unfassbar. Ja, wenn ich den Kompromiss nicht eingehe, weniger Anteile am Haus zu haben. Und dann wird sie sich gleich von mir scheiden lassen. Lothar, ich sage jetzt mal etwas so aus dem Lameng, wie wir hier in Köln sagen, so aus dem Bauch heraus. Ich glaube, doch, dann mache ich nochmal einen Rückblick auf die Vergangenheit, dass du mit der viel zu weich umgegangen bist. Dass du hast den Meckes mit ihr machen lassen. Und ich sage das bezogen auf die Vergangenheit, weil ich das jetzt in die Gegenwart rübernehmen will. Du musst mit so einer Person viel, viel härter verfahren. Sie hat ja fast schon alles erreicht, was sie erreichen wollte. Zudem bist du absolut fertig mit Nerven. Ich höre es ja an deiner Stimme, wie du sprichst. Ja, nur umgebracht hat sie mich nicht. Ja. Ich glaube, aber nur deshalb... Bin ich noch von den Gleisen gesprungen. Im wahrsten Sinne des Wortes? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe am Bahnhof gestanden und habe auf den Zug gewartet. Das war zu Weihnachten. Wie lange liegt das zurück? 3 Jahre. Lothar, du brauchst A, eine gute psychologische Betreuung, B, einen tollen Rechtsanwalt und dann musst du zur Offensive, zur Attacke aufbrechen, loslegen. Was zu retten ist, um das zu retten, was noch zu retten ist und wenn es ausschließlich um deine Würde geht. Diese Frau hat dich ja zerstört. Ja. Psychiater, den habe ich ja. Der hat mich ja auch jetzt davon, ich sag mal, überzeugt zu sagen, dass es häusliche Gewalt gegen Männer gibt, ja, und klar, dass ich das äußern soll. Ja. Deswegen habe ich mal gedacht, ich rufe bei euch an und ja, sage auch, es gibt auch Männer, na klar, die fertig gemacht werden. Die fertig gemacht werden, aber die Männer dürfen dann nicht in der Ecke sitzen und jammern, sondern die müssen auf den Tisch hauen und ihr Ding durchziehen und sich von so Weibern nicht fertig machen lassen. Ja, das Problem ist, ich bin einmal in meinem Leben ausgerastet. Nee, du sollst nicht ausrasten, du sollst klug vorgehen. Ja, ja, das Problem ist, damit werde ich ja erpresst, da war die Polizei da. Dann habe ich damals, war ich schwer krank, ich stand unter Morphium und anderen Medikamenten. Und dann hat mir die Schwiegermutter, hat mich geschlagen. Ja, und dann hatte ich natürlich eine erhebliche Schmerzattacke. Und weil das ja so lustig war, hat meine Frau dann auch noch mal reingehauen. Und dann bin ich ausgedickt. Und dann hat sie die Polizei geholt. Und danach hatte sie freie Bahn. Mhm. Wenn sie mir dann Ohrfeigen verpasst hat oder andere Sachen gemacht hat, dann hat sie mich damit erpresst und hat gesagt, du kannst ja nicht mal die Polizei holen, dir glaubt ja keiner mehr. Unfassbar. Na, wenn du das sagst, sag ich, du hättest mich geschlagen und verprügelt. Ich verstehe. Ja, und dann fliegst du raus und siehst deine Kinder nie wieder. So, Lothar, mir läuft jetzt hier in der Sendung unsere Zeit weg. Ja. Wir werden dich jetzt gleich zurückrufen. Ja. Und dich mit entsprechenden Informationen versorgen, die für dich gut sind. Von meiner Seite aus nochmal die klare, klare Ansage. Lass dich weiter gut betreuen von deinem Psychiater und hol dir einen Anwalt an deine Seite. Und dann lass dich beraten, ausgiebigst, was du noch tun kannst. Ja. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine zurückgerufen. Ja, und ich wünsche dir alles Gute und jetzt ein besseres Leben als das, was hinter dir liegt. Ja, und dir noch eine gute Nacht. Dankeschön, Lothar. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. 1.41 Uhr haben wir. Morgen ist Themensendung. Morgen heißt das Thema, ich bin ein schlechter Mensch. Vielleicht könnte die Frau von Lothar anrufen, wenn sie das so sieht. Vielleicht sieht sie es aber auch ganz anders. Ja, ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die genau das über sich oder von sich sagen. Ich bin ein schlechter Mensch. Also habt ihr in eurem Leben schon vielleicht sehr viel gelogen, betrogen, Gewalt ausgeübt, Menschen etwas Schlimmes angetan, wart unzuverlässig oder hinterhältig, was auch immer, und sagt deshalb, ich bin ein schlechter Mensch. Vielleicht gibt es aber auch eine besondere Tat in eurem Leben, für die ihr euch sehr schämt. Und aufgrund dessen sagt ihr, ja, deshalb bin ich ein schlechter Mensch. Warum sagt ihr über euch oder denkt ihr über euch, dass ihr ein schlechter Mensch seid? Darüber können wir gerne morgen reden. Ihr könnt euch anmelden per Mail domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Oder gerne auch während der Sendung. Ich bin ein schlechter Mensch. Unser Thema morgen. Hier ist Jutta. Jutta ist 70. Guten Morgen, Jutta. Jutta. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jutta. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Bin ein bisschen aufgeregt, aber ich erzähle dir mal kurz mein Problem. Ja, gerne. Ich bin eine Oma, habe ein Enkelkind oder mehrere Enkelkinder. Aber meine Tochter war verheiratet, 17 Jahre, und mit meinem Schwiegersohn bin ich nicht klargekommen. Die ersten Jahre ging es, aber er wurde immer böser und hat alle in der Familie schlecht gemacht und ich war schlecht, obwohl ich 3 Jahre mein Enkelkind betreut habe. Sie ging nicht in die Krippe, sie ging nicht in den Kindergarten und dann nachher habe ich sie immer gehabt. Und sie ist jetzt 15 Jahre und ist auch jeden Tag zu mir gekommen. Aber mein Schwiegersohn ist vor einem Jahr gestorben und seitdem bin ich die Böse und der Vater steht auf einem Sockel, obwohl sie beide nicht so den Kontakt hatten. Er war zwar lieb und nett zu ihr und auch zu meiner Tochter. Ich unterbreche mal eben. Während der Schwiegersohn noch lebte, hattest du ja mit deiner Enkelin auch Kontakt. Jeden Tag. Und es war gut. Das war gut. Sie hat mir ihre Probleme erzählt. Ja. Und es hat ihr auch keiner verboten, der Vater oder die Mutter, dass sie zur Oma geht. Ich war mit ihr im Urlaub, wir sind mit ihr in Urlaub gefahren. Hätte ja auch sein können, dass er dich bei der Enkelin schlecht macht. Nein, das hat er nicht gemacht. Aber, nein, das hat er nicht gemacht. Zur Oma durfte sie auch immer gehen. Ja, aber durch den Tod ist irgendwas passiert bei der Enkelin. Ja, sie hat ihn gefunden. Sie hat ihn gefunden, dass er im Bad lag und war tot. Mhm. Und das muss ja so ein Trauma für sie gewesen sein. Natürlich, für ein Kind ist das ganz ja, schlimm. Ja, das verstehe ich auch. Mhm. Und ich konnte auch am Anfang, konnte ich sie auch verstehen, dass jetzt ihr Vater nicht mehr da ist. Und dass sie alles, sagen wir mal, das, was sie als er noch lebte, dieses Verhältnis nicht mit ihm so hatte, emotional, dass sie das jetzt, als er tot ist, sagen wir mal, sie wollte am Anfang seine Sachen anziehen, sie trägt seine Uhr. Es darf nichts weggegeben werden. Aber das Thema Oma, ich bin jetzt die Böse. Wie äußert sich das denn? Sie hat keinen Kontakt mehr, sie kommt nicht mehr, sie steigt nicht in mein Auto. Und meine Tochter hat durch die Jahre mit meinem Schwiegersohn, also weil ich nicht mit ihm da einverstanden war, einverstanden ist Quatsch, aber wir hatten kein richtiges Verhältnis. Mhm. Am Anfang ging es, bloß dann nachher, als er alle so schlecht gemacht hat in der Familie, habe ich gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr. Er soll auch nicht mehr kommen, das regt mich bloß alles auf. Okay, und dann habe ich gesagt, wir müssen uns beide respektieren. Und das haben wir dann auch gemacht. So, was sagt denn deine Tochter dazu, dass die Enkelin nicht meine mehr mit... Meine Tochter hat ja natürlich, die stand völlig neben sich. Ich habe das alles mit ihr erledigt. Und sie, wir arbeiten auch ein bisschen auf. Wir hatten in der Zeit, wo sie dann... noch verheiratet war und so, hatten wir nicht so einen guten Kontakt, weil sie ihm auch ein bisschen nah gemacht hatte, so wie er das wollte. Mhm. Er wollte mit mir keinen Kontakt und er wollte auch mit seinen Eltern hat er keinen Kontakt. Das heißt, deine Tochter kann nicht vermitteln zwischen der Enkelin Nein. und der Oma. So richtig kann sie nicht vermitteln. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, du musst auch immer mal erzählen. Doch, sie weint denn manchmal, meine Tochter, und hat zu ihr gesagt, es ist doch meine Mutter und ich möchte Kontakt mit meiner Mutter haben, weil sie dann manchmal sagt, rennst du schon wieder zu deiner Mutter? Wer sagt das? Das sagt die Enkelin. Das sagt meine Enkelin, mhm. Dann bist du immer, gibt's nur noch Oma. Mhm. Und Gab es denn am du sagst, die Enkelin kommt jetzt gar nicht ins steigt nicht ins Auto und so etwas. Sie kommt gar nicht. Gab es denn einmal eine Auseinandersetzung zwischen dir und der Enkelin? Nein. Hat sie dir mal irgendetwas vorgeworfen? Nein. Sie war von heute auf morgen war Sendepause. Von heute auf morgen, seitdem ihr Vater tot ist, von heute auf morgen, in der Nacht, also als das, oder abends, als das passiert ist, ich bin ja gleich hin, meine Tochter rief mich an, da hat sie sich in den Arm nehmen lassen und hat sich trösten lassen. Mhm. Und wir haben alle geweint und es hat mir ja auch leid, ein junger Mann mit 43 plötzlich tot, es war schrecklich, ich fand es auch schrecklich, aber okay, es kam ganz plötzlich. Deine Tochter, die beiden leben ja nun zusammen, hat deine Tochter eine Idee, was dahinter stecken könnte? Nein, eigentlich gar nicht. Weil sie idealisiert ihn so. Sie ist so, obwohl sie gar nicht miteinander gesprochen haben oder so, dass sie Kontakt, das hat alles mit meine Tochter gemacht und okay, ja. Okay, sie idealisiert den Vater, aber hat deine Tochter eine Idee, warum die Enkelin nicht mehr zu dir kommt? Nein, das sagt sie nicht. Das ist eben so und sie ist noch nicht so weit und das ist eben so und sie kann auch nicht sagen, ob sie mal wieder mit Oma spricht. Und die Enkelin hat natürlich mitbekommen, dass zwischen dir und ihrem Vater all die Jahre haben wir mal gesprochen. Krieg herrschte quasi. Ja, wir haben darüber mal gesprochen und da habe ich gesagt, ja, die Chemie stimmt mit deinem Papi und mir nicht so richtig, aber wir müssen uns respektieren, wir sind ja eine Familie und wenn wir uns mal getroffen haben, dann habe ich guten Tag gesagt und er auch und da habe ich gefragt, wie geht's, wie man so redet, ne? Aber wir haben keinen Krieg gehabt in dem Sinne. Wie lange ist jetzt der Schwiegersohn tot? Im September war es ein Jahr. Ja, und in diesem Jahr hat sich auch nicht ein bisschen was verändert Nein, im Verhalten? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Am Anfang war es noch so, dass meine Tochter auch Machtkämpfe mit ihrer Tochter hatte, weil sie auch dann so wurde wie ihr Vater. Also ist sie heute nicht staubgewischt, wie sieht das hier aus? Mhm. Und du musst ordentlicher werden und so, weil mein Schwiegersohn das immer alles gemacht hat. Es kann natürlich sein, dass das Mädel sich das alles jetzt im Nachhinein nochmal so überlegt hat. Und sie weiß eben, dass ihr Schwierigkeiten miteinander hattet, dass es kein inniges, gutes Verhältnis war und dass sie, warum auch immer, vielleicht ausgelöst durch die Trauer, doch plötzlich die Schuld bei dir sieht und nicht bei ihm. Das kann natürlich sein. Das kann vielleicht sein im Hinterkopf. Mhm. Aber man kann doch nicht 15 Jahre, wie soll ich sagen, sie hat es ja nur gut gehabt und wir haben wirklich gutes Verhältnis. Gut, sie ist ein Kind. Sie ist in der Pubertät, sie hat ihren Papa verloren und es waren keine harmonischen Verhältnisse in der Familie. Das muss man ja alles berücksichtigen. Ja. Ich glaube, Jutta, du meinst es ja gut, aber ich glaube, das Schlauste ist, wenn du dich wirklich erstmal zurückhältst. Ja, glaube ich schon, bis sie von sich aus wieder kommt. Ja. Ich glaube, sie weiß, dass die Tür offen steht bei dir. Ja, das weiß sie. Ich würde nicht an sie rantreten, ich würde ihr keinen Druck machen, ich würde ihr keine Vorwürfe machen. Auch nicht. Gar nichts. Nein, das mache ich auch nicht. Ich leide zwar darunter und ich bin froh, dass ich jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, meine Tochter wieder habe. Mhm. Wir hatten vorher ein gutes Verhältnis. Gut. Und dann schlief das natürlich ein bisschen ein. Vielleicht kann sich das ja über die Tochter auch wieder dann allmählich ergeben, eine Annäherung. Macht gar nichts. Ich glaube, das ist eine ganz schlaue Vorgehensweise einer erfahrenen Frau, zu sagen, ich mache erstmal nichts, das Mädel soll mal zu sich kommen und es wird schon wieder. Ja, das machst du recht. Und von dieser Möglichkeit habe ich das noch nicht gesehen. Ja. Weil ich habe mich jetzt an erster Stelle gesehen. Mhm. Ich habe doch alles gemacht und ich leide. Und warum nicht? Und ich liebe sie doch und ich möchte das wieder haben. Und wie es mal war. Aber geh mal so vor, ich glaube, das ist richtig. Ja, das kann sein. Denn als meine Tochter rief dann nächsten Tag an und sagt, stell dir vor, ich glaube, jetzt ist sie ganz durchgedreht, sie will seine Strümpfe anziehen. Mhm. Und dann sage ich, dann lass sie doch sein, nach zwei Stunden zieht sie wieder aus. Siehst du, das ist die richtige Einstellung. Weil er 1,90 groß war, ne? Ja, genau. Und das hat sich ja auch alles wieder gegeben. Siehst du. Und du machst schon recht. Vielleicht wird das bei euch ganz genauso sein. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, Jutta. Ja, doch, von dieser Möglichkeit werde ich das mal so sehen. Sehr gut. Viel Glück und alles Gute wünsche ich. Für deinen Tipp und wünsche dir alles Gute und ich höre dich auch immer und es ist alles ganz toll. Dankeschön, Jutta. Ja, danke. Alles Liebe, tschüss. Ja, ciao. Danke, tschüss. Nochmal zwischendurch kurz der Hinweis auf das Thema morgen. Morgen heißt das Thema, ich bin ein schlechter Mensch. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die selbstkritisch das von sich sagen. Ich bin ein schlechter Mensch. Wir können gern drüber reden. Vielleicht ist eure Selbstwahrnehmung ja gar nicht richtig. Vielleicht plagt euch auch nur ein schlechtes Gewissen wegen einer bestimmten Tat, die ihr zu verantworten habt und ihr deshalb sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt morgen, ich bin ein schlechter Mensch, dann meldet euch am besten schon mal per Mail oder morgen ab 0 Uhr. Hier ist jemand, der heißt Efsan. Stimmt das? Ja, es stimmt. Hallo erstmal. Efsan, 31. Hallo, ich grüße dich. War ich aus Berlin, ja. Du bist ist das ein türkischer Name? Ja, das ist ein türkischer Name, denke ich natürlich. Aber wo der Name jetzt direkt herkommt, weiß ich nicht. Okay, aber dann habe ich es eingeordnet. Um was geht's bei dir, Efsan? Ja, das ist erstmal, sage ich mal, das ist eigentlich eine Premiere, dass ich das eigentlich darüber rede. Ich bin homosexuell, aber ich akzeptiere es nicht. Also ich komme damit überhaupt nicht klar. Bist du Moslem? Obwohl ich eigentlich sehr tolerant bin. Ich habe nichts dagegen. Bist du Moslem? Ja, also ich bin kurdischer Alevite. Mhm. Und lebst du denn in einer strengen religiösen Familie? Wir sind nicht streng. Also wir sind Aleviten. Also wenn man vielleicht einige kennt, die Aleviten, die sind dafür bekannt, dass die eigentlich in der tolerant sind. Also wir sind ziemlich, wie nennt man das? Tolerant. Wir stehen auf Toleranz. Ja, genau. So kenn Liebe. Ich. Ja. Gleichberechtigung und weiß ich was. Also meine Mutter, mein Vater war, also er ist ja gestorben, haben uns tolerant erzogen. Also. Mhm. Du sagst, du bist schwul, homosexuell, aber du kannst es für dich nicht akzeptieren. Genau, so ist es. Also ich akzeptiere es eigentlich lebst gar du denn, nicht. Also lebst du ein Doppelleben? Hast du auch eine Frau? Nein, habe ich nicht. Also ich habe ja überhaupt kein Interesse an. Also ich habe manchmal so Gedanken, aber so eigentlich. Also jetzt ich lasse sozusagen keinen an mich ran, also was mit sexuell oder auch Beziehung zu tun hat. Also ich würde es auch abblocken, wenn mich einer anmachen würde. Das heißt also, du hast noch keine sexuellen Kontakte mit einem Mann gehabt? Doch, hatte ich schon. Also ich hatte auch schon mal, mein erstes Mal war mit einer Frau. Mhm. Da muss ich auch sagen, ich war 14. Und naja, eigentlich hat sie sich ja auch strafbar gemacht, weil sie war von einer Freundin die Mutter, also... Okay, müssen wir gar nicht so weit ausführen. Eine Frau, einen Frauenkontakt und sexuelle Kontakte auch schon mit Männern. Warst du denn in einen Mann schon mal verliebt? Ja, aber derjenige wusste das halt nicht. Also es wurde nicht ausgelebt. So, jetzt die ganz simple Frage, warum kannst du das für dich nicht akzeptieren? Ich weiß es nicht, also... Dann denk drüber nach. Ja, warum? Ich denke mal, das vielleicht einfach, weil ich einfach in meinem Kopf habe... Für mich ist das ein Mann und eine Frau und ein Kind. Also, dass man eine Familie gründet und mit einem Mann kann man irgendwie, man kann natürlich keine Familie mit denen können, also jetzt nicht. Naja, man kann schon ein Kind adoptieren, das geht schon. Oder? Ja, aber wenn man sich selbst nicht akzeptiert, also ich akzeptiere mich ja gar nicht, also. Gut, lass uns weiter darüber reden, warum du dich nicht akzeptierst. Darf ich mal fragen, welche Augenfarbe du hast? Braun. Braun, ein schönes, tiefes Braun. Ja, nicht ganz dunkel, aber braun. Das ist ein etwas helleres Braun halt. Gut, so. Käm dir je in den Sinn zu sagen, ich kann meine Augenfarbe nicht akzeptieren? Nein. So. Auch nicht. Also warum soll ich was gegen meine Augen haben? So, und warum solltest du was gegen deine sexuelle Orientierung haben? Die gehört genauso zu dir wie deine Augenfarbe. Ja, das schon, aber da spielen ja auch andere. Ja, aber die anderen Leute, halt meine Familie zum Beispiel... und andere, also ich habe halt mal ein Gefühl, also wenn ich zum Beispiel einen Mann, eine Beziehung führe mit jemandem, ein Mann, ich könnte mit denen auch gar nicht Hand in Hand laufen. Das habe ich mal versucht. 10 Sekunden, habe die Hand weggenommen und da waren auch viele Leute und ich habe dann gesagt, hallo, guck mich an und so. Okay, das liegt natürlich daran, dass du es selbst für dich nicht akzeptieren kannst. Wie würde ja, aber das läuft, ich bin jetzt schon 31 und immer noch bin ich, wie ob ich 18 wäre, also jetzt von der Verhalten her. Trotzdem, ja, höchste Eisenbahn, dass du dich damit auseinandersetzt, finde ich. Ich stecke in Spornt auseinander, also ich stecke in Depression. Was würde deine Familie sagen, wenn du dich outen würdest, also wenn du sagen würdest, ich bin schwul? Also meine Mutter, also ich kann ja von meiner Mutter sprechen, also ich denke mal, die würde am Anfang geschockt sein, so, oh Gott, mein Sohn, aber ich denke mal, die würde es akzeptieren, aber ich könnte es trotzdem nicht ihr sagen, also ich weiß eigentlich, dass sie eigentlich gut reagieren würde, weil ich kenne meine Mutter. Warum könntest du sie ihr nicht sagen? Weiß nicht, vielleicht Angst, also ich habe auch Angst davor, also vielleicht, weiß nicht, meine Mutter ist auch ein Plappermaul und Also sie redet gern über... Aber was wäre schlimm daran, wenn sie es weiter plappert, in Anführungszeichen? Ja, dann weiß es jeder, also kann ich ja nicht, also... Was wäre so schlimm daran, wenn es jeder wüsste? Ja, weiß ich nicht, also... Ich glaube, du musst noch einen weiten Weg gehen. Einen sehr weiten Weg. Ich glaube, ja, das Grundproblem ist einfach, deswegen sagte ich das gerade mit den Augen, wir können uns ja nicht zu einer Sexualität entscheiden, sondern irgendwie ist es in uns. Die einen sind homosexuell, die anderen heterosexuell, manche sind bisexuell, manche sind transsexuell. Und im Prinzip habe ich ja die Möglichkeit, ja darüber zu sprechen, weil ich auch Freunde habe, die sind homosexuell. Nee, lass mich mal immer zu Ende reden. Und ich glaube, dass man alles das, was man ist, was man nicht ändern kann, das muss man hinnehmen, das muss man akzeptieren. Ja, aber das ist halt nicht so einfach. Also ich bin ja nicht der Einzige, der so. Also da gibt so viele, die können es nicht akzeptieren. Und ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass es jemals anders wäre. Ja, weil du Angst hast. Weil du Angst hast vor der Umwelt und Angst auch vor dir hast. Ich glaube, du musst einfach offensiver leben. Geh doch auf Männer mehr zu. Lass dich doch auch auf eine Liebe mal ein zu einem Mann. Lebe das doch einfach mehr aus. Je mehr du es auslebst, desto einfacher wird es für dich sein, das auch zu akzeptieren, weil im Moment ist das ja alles Theorie bei dir. Ich so Online-Stands hatte ich da und in diesem Moment war ich dann bereit und da war es halt unter den vier Wänden, also wusste halt keiner, aber mein Problem ist halt, diese ist halt gar was anderes, aber ich sehr bekannt, ich akzeptiere es nicht und ich habe einfach Angst, ich habe keine Lust, das mein ganzes Leben so zu leben. Und ich weiß ehrlich, ich hätte an deiner Stelle keine Lust, das Leben so zu leben, wie du es jetzt in den letzten 10 Jahren gelebt hast, denn das ist schrecklich. Weil du versteckst dich, du grübelst, du kommst in eine Depression, sagst du mir, das sind ja alles Zeichen, dass du keinen geraden Weg gehst, du keinen ehrlichen Weg gehst. Ich werde ja psychologisch auch behandelt, aber nicht mal da kann ich es ansprechen. Ich habe einfach nur gesagt, ich habe Depression. Ach, du bist in einer psychologischen Beratung und sagst das Kernproblem nicht? Nein, ich kann das nicht. Also ich krieg ja auch Antidepressiva benutzt, kriege ich auch. Efsan, ich glaube, du kannst alle Antidepressiva wegschmeißen, wenn du dich endlich mal in einen Mann verliebst und das auch lebst. Aber mal dickes Kompliment, dass du hier anrufst und mir das so hier so offen erzählst. Ja, das wollte eigentlich mein erster Schritt sein. Ich höre ja schon seit 10 Jahren, also weiß ich gar nicht. Also ich kenne die Sendung ja schon urlang und ich... Mensch, und jetzt tut's mir so leid, dass die Sendung vorbei ist. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja, aber ich habe das Wichtigste dir gesagt. Dennoch werden wir dich gleich nochmal anrufen. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal, okay? Ja, danke, Domian. Okay. Alles Gute. Ciao. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Morgen heißt unser Thema: Ich bin ein schlechter Mensch. Ihr könnt ab 0 Uhr zu diesem Thema anrufen, wenn ihr das glaubt über euch. Oder um 1 Uhr sind wir da. Bis dahin. Tschüss.